Karl May, Der Schatz im Silbersee. Folge 33. Im Innern des Versteckes wurde niemand die Zeit lang. Es gab viel zu erzählen, zu hören und zu lauschen. Der Hoppelfränk hatte sich, natürlich in völliger Dunkelheit, an der Seite seines Freundes und Vetters niedergelassen. Früher war er nicht von dem dicken Jemmy gewichen und trotz aller scheinbaren Zerwürfnisse mit ihm stets ein Herz und eine Seele gewesen. Seit er aber den Altenburger gefunden hatte, war das anders geworden. Droll wollte nicht gelehrt sein und ließ den Kleinen sprechen, ohne ihn jemals zu verbessern. Das band den Hobbel mit mächtiger Gewalt an ihn. Übrigens dachte Droll, der erfahrene Westmann, nicht etwa gering von dem Kleinen. Er schätzte im Gegenteile dessen gute Eigenschaften in vollem Maße und freute sich auch jetzt aufrichtig über seine Heldentat. Denn dass Frank erst den Häuptling und dann auch den anderen Indianer niedergeschlagen hatte, war kein Werk etwa der Tolldreistigkeit, sondern der Überlegung und Geistesgegenwart. Diese Tat fand allgemeine Anerkennung, und alle hatten sich lobend ausgesprochen, nur einer noch nicht, nämlich der Lord. Jetzt aber holte er das Versäumte nach. Er saß an der anderen Seite des Kleinen und fragte diesen, »Frank, wollen wir wetten?« »Ich wette nicht«, antwortete der Gefragte. »Warum nicht?« »Ich habe kein Geld dazu.« »Ich borge es Ihnen.« »Borgen macht Sorgen«, sagen wir in Sachsen. »Übrigens ist es nicht etwa christlich und kontributär sozial, im armen Menschen Geld zu borgen, um es ihm durch Wetten wieder abzuluxen. Da kommen Sie bei mir schief an die Ecke. Ich behalte mein Geld, auch wenn ich keins habe.« »Aber Sie würden vielleicht gewinnen. Fällt mir gar nicht ein, durchs Wetten mag ich nicht reich werden. Es ruht kein Segen drauf. Ich habe meine prinzipiellen Grund- und Gegensätze, in denen ich mich nun einmal nicht irre machen lasse.« »Das ist schade. Ich wollte dieses Mal mit aller Absicht verlieren, als eine Art Belohnung für Ihre Heldentat.« »In jedes Heldentum belohnt sich in seinem Innern ganz von selbst. Man trägt die akkusative Anerkennung in seinen eigenen und heiligsten Herzenslokalitäten mit sich herum. Dem Verdienste seine Krone und den anderen nicht die Bohne. Übrigens ist doch wohl in wenigstens multiplizierter Gebrauch, Fürsten und Helden durch eine Wette zu belohnen. Wer geben will, der mag doch geben, und zwar nicht indirekt durch eine falsche Wette, sondern gleich direkt mit der Hand in den Mund. Das ist in allen höheren Kulturstaaten so Sitte, und darum wird's auch im Umkreise meiner Persönlichkeit nicht anders eingeführt.« »So würden Sie es mir also nicht übel nehmen, wenn ich Ihnen ein Geschenk machte?« »Sogar sehr. Schenken lässt sich der Hoppelfränk nicht. Dazu hat er eine viel zu majestätische Ambition. Aber ein Andenken, so was der gewissenhafte Franzose ein Souvenir und Cataplasma nennt, das darf man mir schon reichen, ohne befürchten zu müssen, die Lyra-Seiten meines Gemüts in missgestimmte Nebenklänge zu komponieren.« »Nun, dann haben Sie ein Andenken, also. Ich hoffe, dass Sie sich darüber freuen. Ich habe zwei und kann also eins entbehren.« Er schob ihm eins seiner Prachtgewehre in die Hände. Frank aber schob es ihm zurück und sagte, »Hören Sie, mein Lord, Spaß beiseite. Greifen Sie mich nicht auf demjenigen Punkt an, wo ich verderblich werden kann. Ich lächle gern und innig, aber ich kann auch Kanonengesichter schneiden, wenn man meiner unbewachten Interferenz zu nahe tritt. Ein kleiner Scherz ist gut und auch für die Gesundheit gut, leicht verdaulich, aber an der Nase zupfen, das kann ich mir nicht gefallen lassen und lass mir auch nicht gefallen. Da denke ich viel zu hoch und diagonal von mir.« »Aber ich scherze ja nicht. Es ist mein völliger Ernst.« »Was? Sie wollen dieses Gewehr wirklich aus Ihrem Besitztum entlassen?« »Ja«, entgegnete der Engländer. »Und mir als Bona Immobilia schenken?« »So ist es.